Kundgabe 5645. Empfangen durch Bertha Dodda am 6.4.1953. Wie lange konnte Luzifer erschaffen? Meine Kraft war so lange in dem erst geschaffenen Wesen wirksam, bis der Willensentscheid restlos abgelegt war. Oder auch Luzifer oder Lichtträger konnte noch so lange Wesenhaftes erstehen lassen, wie er von meiner Liebekraft noch erfüllt war, die sich aber mit seinem ständigen Sturz in die Tiefe, mit seinem Entfernen von mir immer mehr schwächte, um zuletzt ganz unwirksam zu werden. Also nicht ich entzog diesem erstgeschaffenen Wesen die Kraft, sondern er selbst machte sie unwirksam, so wie er sich endlos weit entfernte von mir. Es war aber der Akt des Willensentscheides keine Augenblickssache. Es war auch diese Entscheidung ein Vorgang, der sich über endlose Zeiten erstreckte. Denn auch der mir entgegengewandte Wille in Luzifer entwickelte sich langsam. Und entsprechend waren auch die aus ihm hervorgehenden Wesen geartet, mehr oder weniger den mir abgewandten Willen in sich tragend. Solange also das erstgeschaffene Wesen noch nicht den völligen Bruch mit mir vollzogen hatte, war es auch noch schaffend und gestaltend tätig. Doch mehr und mehr schwand das Erschaffungsvermögen, jedoch nicht von mir aus eingeschränkt, sondern urgesetzlich verlor meine Kraft an Wirkung, so wie sie auf Widerstand stieß. Solange also das erstgeschaffene Wesen im Bereich meiner Liebekraft verblieb, konnte es auch erschaffen, doch immer entsprechend seinem Willen, meine Kraft anzunehmen in der Erkenntnis, dass er sie von mir als dem Urquell der Kraft bezog. Diese Zeit des noch unentschlossenen Willens genügte vollauf zur Erschaffung unzähliger Wesen mit gleichfalls unentschlossenem Willen, der dann stets mehr sich von mir abwandte und auch das erstgeschaffene Wesen unfähig werden ließ, weiter Wesenhaftes ins Leben zu rufen. Die innige Verbindung mit mir ließ ungehemmte Kraft zuströmen dem Wesen, das meine Liebe einst erschaffen hatte. Die endgültige Trennung von mir musste unweigerlich auch völlige Kraftlosigkeit nach sich ziehen. Die Kraftwirkung verringerte sich im gleichen Maße, wie sich der Wille von mir abwandte. Solange es aber meine Kraft nützte zum Erschaffen, erkannte es auch mich als Kraftquell an, übertrug aber nicht diese Erkenntnis auf das von ihm ins Leben gerufene. Und als es willensmäßig keine Kraft mehr von mir beziehen wollte, im Glauben, diese selbst zu besitzen, war sein Willensentscheid vollzogen. Es lehnte die Kraft ab, und das bedeutete endlose Entfernung von mir und also Kraftlosigkeit, so dass nach seinem Sturz in die Tiefe auch seine Macht gebrochen war, weiter Wesenhaftes erstehen zu lassen durch seinen Willen. Verstehet recht. Es lag eine unermesslich lange Zeit zwischen dem ersten Auflehnungsmoment und der völligen Abkehr von mir. Und das in dieser Zeit erschaffene Wesenhafte war auch entsprechend gestaltet, weshalb es also notwendig war, dass ich alles Wesenhafte, von dem ich den Willensentscheid forderte, auch mit meinem Erkenntnislicht durchstrahlen musste, dass es aber ebenso verschieden nützte, wie es selbst verschieden geartet war. Es konnte sich aber recht entscheiden. Die Art seiner Erschaffung war nicht bestimmend, doch eines jeden Wesens Wille war frei. Von einem Sturz in die Tiefe konnte schon gesprochen werden mit dem Moment der ersten willensmäßigen Abkehr von mir, die aber so lange noch nicht restlos vollzogen war, wie ich selbst noch erkannt wurde als Kraftquell. Und so lange auch konnte das erstgeschaffene Wesen die ihm von mir unbeschränkt zugehende Kraft nützen nach seinem Willen. Denn so lange blieb es in dem Stromkreis meiner Liebe, wie es mich selbst anerkannte. Es trat aber aus diesem Stromkreis heraus, als es mir bewusst widerstand, als es selbst die Kraft ablehnte, um mich nicht anerkennen zu brauchen, weil es sich selbst stark und kraftvoll genug wähnte, um eigenmächtig schaffen und gestalten zu können. Nun blieb meine Kraft wirkungslos, laut Urgesetz von Ewigkeit. Und nun war auch kein Erschaffen von Wesenhaftem möglich, denn nun verwandte ich meine ganze Liebekraft zur Rückführung des gefallenen Geistigen, Das geistige Erschaffungswerk war vollendet. Nun begann das Vergöttlichen des Geschaffenen, das Heranbilden der Geschöpfe im freien Willen zu meinen Kindern. Ein Werk, dem meine ganze Liebekraft gilt und das auch mein Gegner nicht wird verhindern können, dem sich zuletzt auch dieser Gegner wird freiwillig ergeben, um wieder in den Zustand unbegrenzter Kraft zu gelangen und diese nun zu nützen nach meinem Willen. Amen.